Los nicht! Ich will das dicke Blut euch kreisen machen! Platte Schildkröte! Aufgespießte Heuschreck! Du, Position! Kehrt! Erstürmt mir jenes Weinhaus! Marsch! Halt! Ließ ich erst euch dort hinein? Ihr kämet mir nie wieder an das Tageslicht, ihr Schläuche! Jetzt! Ein geordneter Rückzug! Kehrt! Marsch! Soldat. Etwas, das sich selbst aufgibt. Eine kenntliche Kleidung. Ein Hunderttausendstel. Der künstliche Mensch. Was ist das Recht, was man anderen entreißen will? Was ist das Vaterland? Der Zank im eigenen Hause. Ihr seid Soldaten und kämpft für Recht und Vaterland. Merkt's euch. Die 3 Minuten sind um. Der Torschlüssel ist unauffindbar. Ein Torschlüssel? Den hast du beim Absperren von außen stecken lassen, du Nebelkopf. Vortreten! Ihr gestattet, dass ich meinen Dante mit mir nehme. Niemand soll sagen dürfen, dass die Kultur im Kriege unterginge. Folge diesen Tapfern, wohin sie dich führen. Dein Haus bleibt in meiner Bewachung. Marsch! Permessi va nella città dolente. Permessi va tra la perduta gente. Nun den Rest. Nur keine halbe Arbeit. Besser nichts beginnen, als etwas zur Hälfte aufgeben. Ach, der Schlüssel ist noch neu. Ein neuer Schlüssel, ein rostiger Schlüssel. Sie arbeiten gleich schlecht.